1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, und schon sind wir wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute wieder. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über was, der möge bitte diese Nummer hier anrufen, 0800 220 50 50 oder uns mailen, domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Gabi. Und Gabi ist 49. Guten Morgen, Gabi. Hallo, Domian. Gabi. Um was geht's? Entschuldigung, ich muss mich ein bisschen sammeln. Ja. Und zwar, ich habe ein ganz, ganz starkes Problem. Mir fällt es also sehr schwer, darüber zu sprechen. Hm. Ich habe vor einer Woche erfahren, dass mein ältester Sohn, seine Cousine, vor einigen Jahren mehrfach missbraucht hat. Mit seinem Kumpel zusammen. Wie alt ist dein Sohn? Der ist mittlerweile 32. Und wann ist das passiert? Das ist ungefähr die Geschichte. Ich kann es nur schätzen, weil meine Schwester rückt auch nicht genau mit der Sprache raus, wann das passiert ist. Ich sag mal, 10 Jahre ist es her. Ja, wie alt war da das Mädel? Sie ist zwischen 15 und 17. Ja. Mein Sohn ist 7 Jahre älter wie sie. Also er war zu dem Zeitpunkt auch schon volljährig. So, und ich hatte also lange Jahre keinen Kontakt zu meiner Schwester gehabt. Wahrscheinlich aufgrund dessen, wir hatten nur sporadischen Kontakt miteinander. Ja. Weil sie dachte, ich wüsste von der Geschichte. Und ich mir dann natürlich nicht erklären konnte, wieso ist kein Kontakt da. Ja. Und ja, und sie wusste all die Jahre von der Geschichte? Ja, weil sich ihre Tochter irgendwann ihr anvertraut hat. Ach so. Mhm. Sie ist wohl unter Tränen zusammengebrochen. Und ja, hat dann halt gesagt, Mama, so und so, mehrfach, sie ist unter Drogen gesetzt worden. Da wurden dann wohl auch dementsprechende Sexfilme und Fotos von gemacht, die bis heute verschwunden sind. Kein Mensch weiß über den Verbleib dieser Dinge. Ja. Wer hat es dir denn jetzt gesagt? Meine Schwester durch einen blöden Zufall. Ich brauchte jemanden zum Reden. Und habe ganz einfach meine Schwester angerufen. Da kam dann eins zum anderen und dann ist halt diese sogenannte Bombe geplatzt, wo sie sagte, wie, du weißt nichts davon, ne? Woher auch? Mein Sohn wird sich mir mit Sicherheit nicht anvertrauen, wird mir das mit Sicherheit nicht erzählen. Aber wie sonderbar, dass deine Schwester, auch wenn es deine Schwester ist, dass die damals nichts gesagt hat und dass die deinen Sohn nicht angezeigt hat. Ja, weil das Mädchen gesagt hat, sie will mit dem meinem Sohn nie wieder was zu tun haben. Sie hat wohl auch Angst vor ihm. Wie gesagt, sie ist unter Tränen zusammengebrochen, hat gesagt, sie redet einmal darüber und nie wieder. Ja. Sie möchte nie wieder was damit zu tun haben. Sie will diesen Menschen ganz einfach nie wieder begegnen. Ist das habe ich gerade nicht richtig verstanden, ist das mehrfach damals passiert? Ja. Es muss mehrfach passiert sein, weil, wie gesagt, meine Schwester hatte mir erzählt von Videoaufnahmen und auch wohl von dementsprechenden Fotos. Gabi, kurze Unterbrechung, Hinweis an meine Technik. Ich höre mich immer als Echo. Vielleicht könnt ihr da irgendwas machen. Also ich habe den Ton aus. Ja, nee, das liegt nicht an dir. Das ist ein anderes Problem. Weil es gab dann noch eine andere Geschichte, wo ich dann angefangen habe nachzudenken mit meinem Ex-Mann. Ich habe eine schwerbehinderte Tochter. Die Zeiträume liegen sehr eng aneinander mit meiner Nichte und mit meiner schwerbehinderten Tochter. Ich verstehe, da kommen Sorgen auf, dass da auch was... Nee, begründete Sorgen. Begründete Sorgen. Ja, weil meine schwerbehinderte Tochter, also du musst dir vor Augen halten, meine schwerbehinderte Tochter hatte immer ein sehr inniges Verhältnis zu Markus gehabt, ja. Und wobei wir Eltern mitunter auch schon neidisch wurden. Ja. Weil wenn sie Sorge hatte, weil die kann auch nicht sprechen. Ja. Wenn sie Sorge hatte, mal geweint hat oder so, kuscheln wollte, ist sie immer zu Markus hingegangen. Ist die Tochter... Nicht zu ihren Eltern. Ne? Ja. Und mit einem Mal ist meine Tochter, hat sie Angst bekommen, wenn mein Sohn den Raum betreten hat, es hat regelrecht die Flucht ergriffen, fing an, Panikattacken zu kriegen, hat angefangen, Weinkrämpfe zu bekommen. Das war auch in der Zeit, als das damals mit der Cousine passiert ist. Richtig. Ist die Tochter in dem gleichen Alter wie die Cousine? Nein, meine Tochter ist, ja, was heißt ungefähr? Ungefähr. Meine Tochter ist mittlerweile 25. Also ungefähr kann man... Ne? Ja. Und wir uns das natürlich nicht erklären konnten und meine Tochter damals ins Heim dann auch gegangen ist, wo dann auch damals eine Missbrauchgeschichte rausgekommen ist. Und aufgrund dessen, weil Missbrauch wohl auch an meiner Tochter stattgefunden hat. Also im Heim ist hat man keine Jungfrau mehr, sagen wir mal so. Im Heim hat man herausbekommen, dass es einen Missbrauch gab. Ja, auch im Heim hat wohl ein Missbrauch stattgefunden. Wir haben es natürlich aufs Heim geschoben. Ach so. Und aber Domian, denk mal nach. Du liebst einen Menschen abgöttisch, ja? Mhm. Gehst, ich sag jetzt mal, vertraust dich, also ich rede jetzt von meiner Tochter, such die Nähe zu einem Menschen und wendest dich auf einmal angstvoll von diesem Menschen ab. Da muss was gewesen sein. Da muss was gewesen sein, sehe ich auch so. So, ist was nicht koscher. Wir haben es ganz einfach als Eltern abgetan. Wir haben gesagt, wir haben sie im Heim, wir haben gesagt, gut, dann ist sie im Heim missbraucht worden, aber womöglich doch von meinem eigenen Sohn. Wo ist die Tochter jetzt? Die lebt im anderen Heim. Ja. Du hast gerade von Videoaufnahmen gesprochen, die sind verschollen. Ja, dazu mal hat die Lebensgefährtin, die mein Sohn jetzt hat, bestätigt, dass er eine perverse Ader hat. Er hat über 10.000 Bilder auf seinem USB-Stick gesammelt, die sie selber entdeckt hat, aber hält auch den Mund. Du hast aber deinen Sohn oder ihr habt euren Sohn noch nicht damit konfrontiert mit dem Wissen. Doch. Doch. Ja. Und wie hat ihr reagiert? Ich bin eine alte Fotze. Wie ist denn dein Verhältnis zu dem Sohn bisher? Ja, gar nicht mehr. Ich habe seine Geburtsurkunde vernichtet. Für mich existiert dieser Mensch nicht mehr. Wie war das denn, bis du das erfahren hast? Wie war das Verhältnis bis dahin? Ja, ich sag mal, relativ gut. Ich war sein Geldgeber. Er hat sich bei mir Geld immer geholt. Wann hast du ihm das jetzt gesagt? Ja, wie die Bombe geplatzt ist, vorige Woche. Vorige Woche. Und dann hat er so reagiert auf dich? Ja, natürlich. Was will die alte Fotze denn? War das ein Vier-Augen-Gespräch? Mehr oder weniger, sage ich mal. Wo hat das stattgefunden? Draußen. Bitte? Draußen. Draußen? Ja. Warum nicht bei dir oder bei ihm? Weil man ihn damit konfrontiert hat, durfte ich natürlich seine Wohnung nicht mehr betreten und ich möchte diesen Menschen auch nicht mehr in meiner Wohnung haben. Aber wer hat ihn denn, ich dachte, du hättest ihn damit konfrontiert. Ja, draußen auf der Straße. Ach so. Nachdem ich das erfahren habe. Also du bist gar nicht erst reingegangen? Nee. Nee, Domian. Und dazu mal, ich sag ja, er wohnt ja im Nachbareingang, er wohnt also nebenan, ne? Man läuft sich also tagtäglich auch noch über den Weg, ne? Ja. Du bist, hast du gerade gesagt, mit dem Vater des Sohnes nicht mehr zusammen? Nein, wir sind glücklich geschieden. Was sagt er denn zu der ganzen Geschichte? Er möchte ihn töten. Naja, das ist ja nun emotional. Das hat er ihm auch ins Gesicht gesagt. Und ich kenne meinen Ex-Mann, ich kenne den über 40 Jahre. Er ist also sehr, wie soll ich sagen, ich kann ihn nicht halten. Ich meine, wir wollen hoffen, dass das nur so eine emotionale Geschichte... Nein, denke ich bei ihm nicht mehr. Nicht mehr, weil die Wut, die ist so hoch gestiegen, das ist alles wieder hochgekommen. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Wenn er etwas unternehmen will, dann soll er die Polizei einschalten und Anzeige erstatten. Ja, siehst du, Domian, und da liegt mein Problem. Genau da liegt mein Problem. Das Mädchen sagt, sie will nie wieder mit dieser Sache konfrontiert werden. Sie aber es geht ist mittlerweile verheiratet. Verstehe, aber es geht jetzt auch nicht ausschließlich um dieses Mädchen, sondern um eure Tochter? Ja, aber das ist ein Verdacht, weil meine Tochter kann ja nicht sprechen. Sie kann ja keine Aussage dazu tätigen. Und es liegt der Beweis vor, dass er auf dem PC Kinderpornografie hat. Nicht auf dem PC, auf seinem USB-Stick. Okay, egal. Ob er den jetzt mittlerweile gelöscht hat, ich meine, du weißt ja, wie es geht, ne? Ja. So, wie gesagt, das hat seine Lebensgefährtin hat uns das anvertraut, dass sie durch Zufall diesen USB-Stick gefunden hat und hat diese Pornografien da drauf. Weiß entdeckt. Die Lebensgefährtin auch jetzt von diesen schweren Anschuldigungen? Ja. Wie hat die denn jetzt reagiert darauf? Gar nicht. Was heißt das? Gar nicht. Wie, die lebt weiter mit dem zusammen? Ja. Sie hat selber eine halbwüchsige Tochter, die, ich sag mal, zwischen, ich weiß gar nicht genau, wie alt die ist, ich sag mal, zwischen 12 und 14 Jahren. Ne? Und scheinbar ist diese Neigung von meinem Sohn ja so, dass er dieses Alter bevorzugt. Wie, und dann macht die Frau nichts? Dann ist die... Nee, vielleicht findet sie es noch gut. Ich weiß, ich weiß es nicht. Sie hat dir aber mit Empörung erzählt von dem USB-Stick. Nee, nicht mit Empörung. Sondern? Ja, hör mal, weißt du überhaupt von dem USB-Stick, den der Markus da hat? Da sind über 10.000 Pornografien und kleine Kurzfilmchen drauf. Ich sag, und? Ja. Sie zieht keine Konsequenz daraus, gar nichts. Und sie fand das auch nicht schlimm, dass er das hat? Nein. Was sind denn das für Zustände? Ja, das weiß ich nicht. Deswegen weiß ich nicht, was ich weiß nicht mehr weiter, Domian. Ich war schon beim Arzt gewesen. Mein Arzt rät mir, ich soll mich in psychiatrische Behandlung begeben. Also aber ich habe doch nicht dieses Problem. Ich bin doch nicht der Perverse. Wir halten nochmal fest. Deine Schwester sagt, dass ihre Tochter, also die Cousine deines Sohnes, richtig, auf keinen Fall mehr damit konfrontiert werden möchte. Ja, weil ja, sie ist momentan auch, wie gesagt, sie ist verheiratet mittlerweile und ist schwanger, ja, hat schon mal ein Kind verloren und ich meine, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ist es natürlich sehr ungünstig. Verstehe. Ist das damals eigentlich mehrfach passiert? So wie meine Schwester gesagt hat, ja, es ist wohl über einen gewissen Zeitraum passiert. Also, sie möchte keine Anzeige erstatten und da kann man natürlich auch niemanden hindrängen. Richtig. Das kann man nicht. Richtig. Ich muss mit dem Wissen leben und ich weiß damit nicht umzugehen. Eine ganz schwierige Situation, in der Tat. Und dann noch die Sorge, dass sein Ex-Mann irgendeine Dummheit begeht. Richtig. Weil er wahrscheinlich außer sich ist vor Wut, dass der Sohn das eurer gemeinsamen Tochter wahrscheinlich angetan hat. Richtig, richtig. Weil es sind entsprechend zu viele Zeichen dafür, dass da was vorgefallen ist, auch mit unserer Tochter. Weil diese Reaktion von unserer Tochter, die kann man also schwer beschreiben, man muss es selber gesehen haben. Ist die Tochter geistig behindert? Sie ist geistig und körperlich behindert. Ja, das heißt auch, man kann sie auch nicht befragen. Nein, das ist das Problem, sie kann ja nicht sprechen. Na gut, man hat auch heute noch Angst vor ihm. Eine furchtbar bedrückende Situation. Ja. Also sobald man diese eine Anzeige erstatten würde, zieht man natürlich das Mädel mit rein, also die Cousine, die will es aber nicht. Ja. Dann bleibt die Angst, vielleicht tut er dem anderen Mädchen was an, die Tochter von der Lebensgefährtin. Die Lebensgefährtin allerdings scheint überhaupt gar keine Sorge zu haben, der ist das scheißegal. Sie hat keine Sorge nicht, sie hat kein Interesse daran. Was ist denn das für eine Mutter? Also so kam uns vor, wie wir ihr das erzählt haben und wie sie uns dann von den pornografischen Aufnahmen auf dem USB-Stick erzählt hat, also kam es für uns so rüber, dass sie fand es belustigend. Unfassbar, das kann man nicht verstehen, dass eine Mutter so reagiert. Nee, vor allen Dingen, weil es sind ja auch noch kleinere Kinder in dem Haushalt. Na, also mein Ex-Mann hat sich schon ans Jugendamt gewandt. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ich weiß das nicht, wie das juristisch läuft, aber solltest du dich beraten lassen, wir werden uns auch mal im Hintergrund kundig machen. Auch wenn, man muss natürlich den Willen der Cousine respektieren, dass sie keine Anzeige erstatten will. Ja, dennoch könnte man aber vielleicht die Polizei aufmerksam machen auf diesen Verdacht und einfach Alarm schlagen. Es gibt genügend Fälle, wo nicht Alarm geschlagen wurde und dann ist hinterher die Sorge groß und die Verzweiflung groß. Wir werden uns mal im Hintergrund schlau machen, wie man das macht, dass man auch diese Cousine schützt. Das finde ich auch schon wichtig. Ja, das habe ich, also das hat mein Ex-Mann auch, wie gesagt, dem Jugendamt so mitgeteilt, dass er aus wegen dem Opferschutz den Namen der Cousine derzeit nicht nennen möchte. Genau. Ne, ich meine, den derzeitigen aktuellen Nachnamen von ihr weiß ich auch gar nicht, weil sie, wie gesagt, sie hat geheiratet. Sie hat auch den Kontakt zu mir abgebrochen, weil sie, wie gesagt, wir haben alle gedacht, ich wüsste das. Der gesunde Menschenverstand von uns allen, glaube ich, die jetzt gerade zuhören und meine Person eingeschlossen, der sagt, der Typ muss bekannt gemacht werden bei der Polizei. Richtig. Ne? Richtig. Ja. So, aber wenn ich jetzt hergehe und ihn anzeigen würde und die Sache bestätigt sich nicht, weil sie den Mund hält, meine Nichte. Okay. Dann bin ich derjenige, der Dumme, der die Arsch, ich sag jetzt mal auf Deutsch, die Arschkarte bekommt. Wir werden uns jetzt im Hintergrund etwas schlau machen und dich gleich wieder anrufen und alles weitere dann im Hintergrund, okay? Alles klar, ich danke dir, Dumme. Gerne, Gabi, alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke. Tschüss. So, nun hoffe ich, dass das Echo weg ist. Manchmal liegt das so an den Leitungen. Ich hoffe, dass ihr das nicht auch gehört habt. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt, hier live im Radio bei 1 live und im WDR Fernsehen oder mailt uns domian@wdr.de. Weiter geht es mit Sabine und Sabine ist 34. Hallo Sabine. Hallo Domian. Sabine, über was reden wir? Ja, wir reden über die vertrackte Situation, ja, wie soll ich das sagen? Also, von Anfang an, ich lebe mit einer Frau zusammen, die ist 14 Jahre älter als ich. Ja. Ich bin ihre erste Freundin. Ja. Und sie hat zwei Kinder, die unsere Beziehung definitiv nicht akzeptieren wollen. Das haben sie auch ganz klar gesagt. Seit so langer Zeit schon? Bitte? Seit so langer Zeit akzeptieren die die Beziehung nicht? Also, ja, wir sind jetzt seit 8 Monaten zusammen. Ach so. Und seit Anfang an akzeptieren sie unsere Liebesbeziehung nicht. Ja. Sie haben mich vorher als Freundin der Mutter akzeptiert. Aber seitdem sie wissen, dass ich quasi die Frau ihrer Mutter bin, akzeptieren sie das überhaupt nicht. Mhm. Für sie ist das Verhältnis einfach nur krank, abartig und sie wollen sich damit nicht weiter beschäftigen und das ist ein absolutes No-Go. Entschuldige bitte, ich war gerade mal abgelenkt wegen meines Echos, was jetzt aber weg ist. Hattest du schon gesagt, wie alt die Kinder sind? Die Kinder sind 13 und 17. 13 und 17? Ja. Ist ja eigentlich ein Alter, wo man zugänglich sein sollte, könnte, ne? Bei Kindern, gerade 17. Wie reagiert denn dein... Die 17-Jährige ist aber gerade das Problem. Wer ist das Problem? Die Große, die 17-Jährige. Die Große ist das Problem? Ja. Ah ja. Also die ist, ich hätte nie gedacht, dass eigentlich Jugendliche in dem Alter heutzutage noch so konservativ sind. Das wundert mich wirklich in der Tat auch. Die Welt voll ist von lesbischen und schwulen Geschichten und man denkt manchmal, das ist gar kein Thema mehr. Aber es ist ein Thema. Es ist ein ganz großes Thema. Ja. Und das macht... das ganze Verhältnis super schwierig. Das glaube ich. Wie reagiert denn deine Freundin darauf? Meine Freundin und ich, wir sind uns einig. Wir wissen, dass wir uns lieben und dass wir unsere Liebesbeziehung auch leben wollen. Mhm. Und sie ist da, ja, für meine Begriffe teilweise schon sehr krass drauf. Die Freundin, deine Freundin? Ja. Den Kindern gegenüber? Ja, sie hat also ganz klar gesagt, sie will auf ihr Leben nicht weiter verzichten. Mhm. Sie ist lange genug für die Kinder da gewesen. Ja. Und zieht jetzt die Konsequenz. Also Fakt ist, sie hat jetzt entschieden, sie nimmt sich eine Auszeit von ihren Kindern. Oh. Hat mit ihrem Mann gesprochen, der soll in die Wohnung einziehen. Ja. Und sie nimmt sich eine Auszeit für ein paar Wochen und will zu mir kommen. Ach so, für ein paar Wochen. Um einfach mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Richtig. Ja, weil die ganze Situation zu Hause ist bei ihr... total katastrophal. Also es ist eigentlich so, dass die drei zusammen in einer Wohnung leben. Wie groß und ist die Wohnung? Keiner miteinander redet. Ja, wie groß ist die Wohnung? Fast 100 Quadratmeter. Ja. Wie? Und keiner redet mit niemand redet mit niemandem? Nö. Also meine Freundin geht eben auf ihre Kinder zu, fragt eben ganz normal, wie es in der Schule war und ob sonst irgendwas gibt. Und die antworten nicht. Das Einzige, was die Kinder immer nur sagen, ist schön, gut, ja oder weiß nicht. Weil die so sickig sind, dass die Mama eine Freundin jetzt hat, anstatt eines Freundes. Ja, das weiß ich gar nicht genau, ob es wirklich die Tatsache ist, dass es eine Freundin ist oder ob das die Tatsache ist, dass überhaupt wieder ein Partner an der Seite der Mutter existiert. Wie lange sind die denn getrennt schon, seine Freundin und ihr Mann? Also räumlich getrennt wirklich sind sie jetzt seit 3 Jahren. Aber sie sind vorher schon fast 10 Jahre quasi zusammen in einer Wohnung gewesen und haben da auch, ja, so... Na gut, aber räumlich getrennt 3 Jahre, das ist ja schon doch eine ganze Menge Zeit. Das heißt, die Kinder konnten sich ja schon daran gewöhnen, dass die Ehe nicht mehr funktioniert, dass die Ehe auseinandergebrochen ist. Ja. Haben die einen guten Kontakt zu ihrem Vater? Teils, teils. Also in letzter Zeit wieder mehr. Mhm. Er geht in seiner Arbeit auf, der ist selbstständig. Ja. Und da spielte auch während der Ehe schon eigentlich so das Familienleben nicht wirklich die Rolle, sondern nur die Arbeit. Ja. Und meine Freundin war eigentlich immer diejenige, die mit den Kindern was gemacht hat, die auch dafür gesorgt hat, dass die Kinder eben unter die Leute kommen. Haben die denn sehr unter der Scheidung oder der Trennung gelitten, hat deine Freundin da erzählt? Also das wussten wir erst nicht. Wir haben das jetzt schon gemacht, weil die Große sich beschwert hat, dass sie keinen zum Reden hat. Mhm. Also Fakt ist, die wollen auch mit Freunden nicht reden, weil das einfach peinlich ist, das erzählen zu müssen, dass ihre Mutter eben jetzt eine lesbische Beziehung führt. Nee, meine Frage war, ob die sehr unter der Scheidung oder der Trennung gelitten haben von Vater und Mutter, die Kinder. Also die Große hat ganz klar gesagt, das war eine Befreiung. Ach, das war eine Befreiung? Ja. Umso merkwürdiger ist ja das Verhalten. Ja. Hm. Hast du denn, war das von Anfang an so, dass die Kinder dir feindschaftlich gegenüber auftraten? Also, wie gesagt, als ich die anfänglich kennenlernte als nur eine Freundin. Achso, da war, genau, da war noch gut. Ja. Da war das in Ordnung. Als sie das aber dann kapiert haben, was los ist, war das sofort, dann waren die Klappen runter. Ja. Hast du mal versucht, das Gespräch mit denen zu führen? Ja, die wollen ja nicht. Die wollen, das ging überhaupt nicht. Die wollen nicht. Sich dazu gar nicht äußern. Wie ist denn das, wenn du dann in die Wohnung jetzt gekommen bist? Also, ich bin das fünfte Rad am Wagen. Also, ich habe von meiner Seite aus das Gefühl, ich bin Luft. Ich krieg jetzt mal so ein rausgezwungenes Hallo entgegengeworfen, das ist es dann aber auch. Das heißt, es ist für dich eine unangenehme Situation, überhaupt total in die Wohnung zu gehen. Natürlich. Mhm. Reden die Kinder untereinander? Das tun sie wohl. Das tun sie wohl. Mhm. So, die Haltung deiner Freundin ist aber ganz klar. Richtig. Völlig klar. Ja. Was ich ja gut finde. Ich finde das auch gut, nur ich habe auf der anderen Seite da irgendwo ein schlechtes Gewissen. Weil ich will den Kindern die Mutter nicht wegnehmen. Mhm. Ich merke aber anhand der Reaktion meiner Freundin, ja, dass ich irgendwie damit zurechtkommen muss, irgendwo mit meinem Schuldgefühl irgendwo ein Verhältnis zwischen der Mutter und den Kindern kaputt gemacht zu haben. Mhm. Also da würde ich überhaupt nicht von Schuld reden, die dich da trifft. Überhaupt nicht. Was ist passiert? Da treffen sich zwei Menschen, die sich verliebt haben, die sich lieben. Ja. So, und da sind Kinder, die sind dagegen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht wäre es genauso, wenn du ein Mann wärst, aber vielleicht ist es noch stärker, noch potenzierter, weil du eine Frau bist. Das kann sein, ja. So, da kann man jetzt überhaupt nicht von Schuld reden. Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre die Liebe unter den Teppich zu kehren und sich zu trennen. Das ist das, was wir nicht wollen. Das ist das, was ihr nicht wollt. Ich meine, klug wäre es vielleicht, also dass deine Freundin da so eine klare Linie fährt, finde ich erstmal gut. Nun kann man mit Gewalt und Massivität oftmals nicht viel erreichen. Mhm. Vielleicht wäre es ja gar nicht so schlecht, wenn deine Freundin zusammen mit ihren Kindern mal 1, 2, 3 Mal zu einem Familientherapeuten ginge. Sowas haben wir schon angeleiert. Mhm. Unter dem Aspekt, weil die Große eben sagte, sie hat keinen zum Reden. Mhm, genau. Daraufhin haben wir uns bemüht, den Kindern irgendwo eine Plattform zu schaffen. Ja. Und sind dann eben zu so einer Familienberatungsstelle. Da waren auch zwei Damen da. Ja. Die haben einmal ein Gespräch mit meiner Freundin und mit mir geführt. Mhm. Und dann gab es eben ein Gespräch zu viert. Mhm. Wo die Kinder eben auch ganz klar geäußert haben, dass sie das niemals akzeptieren wollen, mhm. dass sie ihre Mutter für sich alleine wollen und dass es für mich einfach da gar keinen Platz gibt. Ja, okay, das haben die formuliert, aber hat die Therapeutin oder wer da immer gesessen hat, hat die nicht interveniert, hat die nichts gesagt? Hat die es einfach so stehen lassen? Also das Gespräch war für mich eine totale Katastrophe, das sage ich ganz ehrlich. Eigentlich wäre ja die Aufgabe von einem neutralen Fachmann, jetzt dazu vermitteln, dass man da eine gütliche Einigung hinbekommt und nicht, dass einfach alle so ihre Position sagen und tschüss. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ja, das läuft jetzt darauf hinaus, dass die dann eben gesagt haben, in 5 Wochen setzt man sich wieder zusammen. Es gäbe ja Ansatzpunkte in Form dessen, dass man sich vielleicht mal zusammensetzen könnte und irgendwie was zusammen spielt oder so. Nur das ändert ja an diesem non-kommunikativen Verhalten da nichts. Also, es wird immer schlimmer. Jetzt haben wir zwei Sachen. Die eine Sache ist, dass deine Freundin die Kinder erstmal weggibt zu dem Vater. Ja. Für ein paar Wochen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, um ein bisschen Ruhe in die ganze Sache zu kriegen. Ja. Dann trefft ihr euch wieder in dieser therapeutischen Umgebung. Ja. In der Hoffnung, dass es dann ein bisschen weiter vorangeht. Mehr kann man ja gar nicht machen. Ich meine, die eine ist 17, die ist bald 18, die ist bald ein erwachsener Mensch. Ja. Dann muss sie es einfach kapieren. Sie muss es einfach kapieren, dass es so nicht geht. Und, also bist du der Meinung, wir sollten die Kinder einfach lassen? Ihnen Zeit lassen, ob vielleicht von Seiten der Kinder dann was kommt? Ja, glaube ich schon. Also die Ansage ist klar, es darf keine Aggressivität herrschen. Da müssen Signale, finde ich, auch von deiner Seite auskommen, dass du denen wohl gesonnen bist. Aber mehr kann man ja nicht machen. Und wenn er dann auch noch mit einem Therapeuten zusammensitzt und es dann immer noch nicht klappt, aber vielleicht weichen die Fronten ja doch auf. Ich bin da ein bisschen optimistisch, muss ich sagen. Und auf jeden Fall finde ich, dass du dir da nun überhaupt keinen Kopf machen musst. Überhaupt keinen. Du bist da die Unbeteiligste eigentlich. Deine Freundin hat eine Entscheidung für ihr Leben getroffen und da hat sie auch völlig recht. Die Entscheidung heißt ja nicht gegen ihre Kinder, sondern sie will ja dich mit ihren Kindern zusammen haben in ihrem Leben. So, und das ist die Richtung und dann muss man sehen, wie das dann weitergeht. Ich würde dich gerne in Sachen Familientherapie aber auch nochmal kurz von meiner Therapeutin beraten lassen. Vielleicht, das wäre super. Ja, vielleicht hat sie da noch einen anderen Ansatzpunkt und vielleicht so ein paar Tricks. Kann nicht schaden, ne? Ich danke dir. So machen wir, Sabine. Du legst bitte auf und wirst von meiner Sabine, meiner Psychologin, hier zurückrufen. Ja, super. Alles Gute. Danke. Schönen Gruß an deine Freundin. Jo. Tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema Jung und Reich. Da bin ich sehr gespannt. Morgen möchte ich mit Leuten reden, die eben jung und reich sind. Und zwar vom jungen Millionär bis vielleicht zum jungen Hartz-IV-Empfänger, der, weiß ich, irgendwie 20.000 Euro gewonnen oder geerbt hat und sich dementsprechend dann auch sehr reich fühlt. Und mit jung meinen wir so ungefähr von wirklich ganz jung, weiß ich, 15 bis 35 so in der Kante. Also wenn ihr eine Millionenerbschaft gemacht habt und 20 Jahre alt seid, seid ihr mein Talk-Gast hier morgen, auf jeden Fall. Oder wie auch immer. Also wenn ihr jung seid und euch und reich fühlt, dann meldet euch und wir reden morgen drüber. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir zu erzählen habt. Ihr mailt bitte unter domian@wdr.de zum Thema Jung und Reich und ihr könnt morgen ab 0 Uhr anrufen. Wie immer sind die Leitungen geschaltet. Gerne auch während der Sendung. Jung und Reich, unser Thema morgen. 1.27 Uhr haben wir jetzt und ich bin verbunden mit Beate und Beate ist 54. Guten Morgen, Beate. Nein, 44. 44, bitte entschuldige. Ein ganzes Jahrzehnt mache ich die Beate älter. Ja, bitte. 44. Also ich möchte anrufen, erstmal hallo. Hallo, Beate. Ich möchte anrufen wegen dem Dschungelcamp. Ein unfassbares Thema im Moment, ja. Überall. Ich habe mich heute ziemlich aufgeregt, weil ich bin mir nämlich sicher, dass Sarah recht hat. Du bist eine der wenigen, die sagt, hat recht oder Sarah ist eine Gute? Ja, eine was? Hat Sarah recht oder ist Sarah auch eine Gute? Eine Gute würde ich nicht sagen. Nee, die hat sich ein bisschen blöd benommen, aber... Und die sind natürlich alle auf Sarah losgegangen, weil die sich halt eben blöd benommen hat. Und daraus resultiert halt ganz einfach, dass sie mit ihrem Wissen halt eben rausgerückt ist. Aber ich denke mal, dass das stimmt. Also du glaubst, dass Jay bei ihr war und diesen Deal da vorgeschlagen hat, wir machen hier auf Pärchen. Und Ich bin mir sicher, dass das stimmt. Vor allem, die ist auch so standhaft geblieben die ganze Zeit. Die ist nicht zusammengebrochen, die hat nicht angefangen zu weinen. Klar hat die am Ende geweint, also weil sie hilflos war. Und einfach nur dann sagte diese ganzen Schauspieler da, was sie für eine Rolle spielen. Und das kann ich verstehen, dass sie so reagiert. Also ich fand das heute wirklich auch wahnsinnig spannend, muss ich sagen. Und ich habe so das Gefühl, dass beide lügen. Also, vielleicht hast du noch ein bisschen dazu getextet, denke ich mal. Es kann ja sein, dass der mit der so im Spaß vielleicht irgendwie so gesagt hat, ach komm, wir machen da mal so auf Pärchen und da machen wir noch groß aufmerksam auf uns. Das halte ich für möglich. Ich glaube aber auch, dass Jay Dreck am Stecken hat. Ja. Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Der ist entweder bisexuell oder schwul. Und ja, das hat er auch gesagt. Der hat Angst um seinen Ruf. Und irgendwas stimmt da nicht, ja. Will das wohl irgendwie kaschieren. Ja. Und er hat vorhin auch irgendwas gesagt. Sie weiß nicht, mit wem sie es mit mir zu tun hat. Mhm. Wer noch hinter mir steht. Mhm. Das hört sich für mich an wie eine Drohung. Wenn sie erstmal rauskommt, wird sie schon noch. Ich habe das ja gestern schon gesagt. Wenn er ein ganz reines Gewissen hätte er noch viel vehementer reagiert, als sie es gesagt hat. Sie hätte ganz anders reagiert. Ganz anders, ja. Also das ganze Umfeld, die ganzen anderen fünf Leute, wie bescheuert die reagiert haben. Ja. Und ich meine, dann sagte Per auch zu Mathieu, was stellst du mir eigentlich für blöde Fragen? Was willst du eigentlich von mir? Sagte der, mein Vater, der ist fast so alt wie du, der wäre viel zu primitiv für den. Mein Vater hat wenigstens noch Haltung oder sowas in der Richtung, sagte der. Eigentlich haben sich alle diskreditiert heute. Ja, furchtbar. Die haben sich richtig blamiert, fand ich. Ich finde immer noch am harmlosesten Thomas. Ja, von dem hat man gar nicht was gehört. Der ist, glaube ich, der harmloseste und der ist auch nicht so durchtrieben, weil alle anderen sind Showleute, die wissen, wie sie sich bewegen müssen und die haben ständig die 7 Millionen Zuschauer im Hinterkopf. Ich glaube, das ist bei dem nicht so. Ich meine, letzten Endes weiß gar keiner, was wahr ist. Aber sich so extrem auf eine Seite zu schlagen und Die haben sowieso alle einen Hals auf Sarah gehabt, weil er hätte Prüfungen verweigert, die hat sich ja auch kacke benommen. Ich meine, ist ja auch okay. Man kann ja vielleicht auch gar nicht so ermessen, wie sehr diese Sarah die Leute in der letzten Woche da in dem Camp genervt hat, was wir gar nicht mitbekommen haben. Ich meine, ein bisschen doof fand ich die auch in vielen Dingen. Aber hallo. Die war richtig nervend, aber das ist doch lange kein Grund, die so fertig zu machen und die so runterzumachen, die teilweise wirklich zu mobben. Und das war gemein gewesen, was die gemacht haben. Das von erwachsenen Leuten, wo man eigentlich wirklich ein bisschen mehr Verstand von erwarten würde. Und Leute, wirklich gestandene Leute, die man aus dem Fernsehen kennt, wo man wirklich denkt, die hätten ein bisschen mehr eine Birne. Ja. Die hätten zumindest mehr eine Birne als Sarah. Nun war ja der Peer sehr, sehr schwabbelig, ne? In seinem Verhalten. Ja. Wie siehst du das? Ja, der war so ein bisschen wankelig. Der war sich nicht ganz sicher, was der sollte. Der sagte ja nachher auch, ich weiß überhaupt nicht, was ich glauben soll. Und dann sagte sie, sehr so verzweifelt, weil er überhaupt nicht an ihrer Seite steht. Aber dann sagt er wiederum, ja, dann wäre ich jetzt mit den anderen da in dem Bunker drin, wenn ich dir nicht glauben würde. Wenn ich nicht zu dir halten würde. Da war ich auch sehr misstrauisch mit seiner Heulerei, ob das nicht... Vielleicht ein bisschen fassen und eine kleine Showanlage. Ich glaube, da hat er an seine Soap-Zeiten sich zurückerinnert, wo man auf Knopfdruck auch heulen muss und dann heult man. Ja, wahrscheinlich. Wer wird's denn werden? Was glaubst du? Schwer, ne? Also ich meine, durch die ganze Sache, ich habe eigentlich immer geglaubt, Indira. Weil die haut die Prüfung alle so weg und die ekelt sich vor nichts, die macht alles und... Aber jetzt, das Spiel, okay, die wird jetzt das Unschuldslamm sein sowieso. Und die wird jetzt diejenige sein, die jetzt sowieso mit einem blauen Auge da rausgeht, wenn die ganze Sache jetzt auffliegt. Also entscheidend ist, wer jetzt wer der Sympathieträger wird. Und ja, das denke mal, die wird das. Das kann ich im Moment auch gar nicht so einschätzen, weil alle sind irgendwie angeschlagen. Ja, aber Indira wird einfach nur das arme Lämmchen sein, wenn jetzt wirklich irgendwas passiert. Wenn das jetzt wirklich auffliegen sollte, dass er die wirklich nur eine Nase rumgeführt hat zur Publicity für sich selber. Unglaublich, wie so ein Fernsehformat die ganze Nation zum Klatschen und Tratschen. Unfassbar ist das. Und ich hege ja immer noch die Vermutung, dass das von RTL irgendwie manipuliert wird, um uns alle so gespannt werden zu lassen. Vielleicht. Wenn das rauskommt, dann ist das Format natürlich kaputt. Ja, klar. Ach, kann ich ja gar nicht sagen. Natürlich nicht. Ja. Also, du glaubst der Sarah? Ich glaube ja auf jeden Ich glaube, Fall. Dass beide lügen. Ja, vielleicht hat sie ein bisschen noch dazu gedichtet, aber... Und wie dumm dieser Jay ist, der ist ja nun eigentlich ein Sympathieträger. Ja, wenn er ganz offen mit seiner Bisexualität oder mit seinem Schwulsein umgehen würde, würden alle das gut finden. Hätte kein Mensch irgendwas gesagt. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute heutzutage noch mit dem Schwulsein Probleme haben. Ja, weil er irgendwie in der Boygroup singt und ich Angst hat... Ich weiß nicht, wer das ist. Ja, ich kannte ihn vorher auch nicht. Aber die haben ja Angst, dass die Mädchen dann nicht mehr schwärmen. Aber die schwärmen auch für schwule Jungs. Also, eben. Ich habe selbst einen schwulen Sohn. So. Liebe Beate, danke für deine Einschätzung. Okay. Alles Gute. Okay. Tschüss. Okay. Ciao. Tja, das Dschungelcamp. Dagmar, 62, guten Morgen. Hallo, grüß dich, Domian. Ich bin auch Dschungelcamp-Guckerin, aber das ist heute nicht mein Problem. Die Probleme hatten ja die Bewohner. Ja. Mein Problem ist folgendes. Du hattest neulich mal den Titel einer Sendung ausgeschrieben, das Jahr 2010. Mhm. Das war für mich auch ein annus horribilis, wie die Queen sagen würde, also ein schreckliches Jahr. Ich muss da vorausschicken, mein Mann, mein noch Ehemann und ich, wir sind 40 Jahre verheiratet. Mhm. Und wir hatten eigentlich, ich fand eigentlich immer eine durchschnittlich gute Ehe. Gut bis, ja, wirklich gut. Ja. Und im Jahr 2008 hat mein Mann seinen Job verloren und wir gerieten dadurch in ziemliche wirtschaftliche Nöte. Mhm. Man könnte jetzt meinen, dass wirtschaftliche Nöte eine Ehe zusammenschweißen, aber dem war gar nicht so. Mhm. Wir haben uns ziemlich in die Wolle bekommen. Mhm. Da sind natürlich auch Dinge hochgeschwemmt worden aufgrund von Ängsten und Aggressionen, die vielleicht bislang unterm Teppich geblieben sind. Und im Jahr 2010, also dem Jahr unseres 40. Hochzeitstag, hat mein Mann die Scheidung eingereicht. Mhm. Ich wohne mittlerweile allein. Wir haben einen 28-jährigen Sohn. Mhm. Der hat sich mittlerweile auf die Seite seines Vaters geschlagen, was mich eigentlich am meisten runterbringt. Also was mich seelisch kaputt macht. Mit welcher Begründung? Ich müsse mir psychisch helfen lassen. Ich weiß, dass ich nicht sehr stabil bin, weil ich mit dieser Gesamtsituation, also sprich Scheidung nach 40 Ehejahren, sehr schlecht zurechtkomme. Und ich bin auch auf der Suche nach psychiatrischer Hilfe, aber die Wartezeiten sind enorm lang. Die sind furchtbar lang, ja, das stimmt. Das stimmt in der Tat. Naja, und mein Mann hat also meinem Sohn oder unserem Sohn eine eigene Wohnung beschafft, nachdem die Trennung bereits erfolgt ist. Ich wohne also auch separat allein. Mhm. Und mein Sohn hält es jetzt auch mit der Wahrheit nicht mehr so ganz richtig, wobei ich immer die Vermutung und Befürchtung habe, dass das aus der Ecke meines Mannes kommt. Beispielsweise hatten mein Sohn und ich vor Weihnachten geplant, Heiligabend und Silvester zusammen zu verbringen, ja. Bis ich durch eine dritte Partei dahinter gekommen bin, dass die beiden zusammen verreisen und zwar auf eine Kreuzfahrt gehen. Und ich habe also Weihnachten und Silvester hier alleine verbracht, aber das ist eigentlich nicht das Schlimmste. Was hat er dir denn gesagt, wo er ist? Hat mir gesagt, dass er mit seinem Vater nach Mallorca fliegt. Und da ich klug genug bin zu wissen, dass kein Mensch in dieser Jahreszeit nach Mallorca fliegt, es sei denn, er hat da vielleicht eine Wochenendwohnung oder sowas. Aber wie komisch, also wenn er schon sagt, dass er die Tage mit seinem Vater verbringen, könnte er auch die Wahrheit sagen, was er macht. Ja, das nenne ich, also das bezeichne ich als feige. Oder will er dir nicht wehtun damit? Das ist wahrscheinlich auch richtig, denn ich muss noch dazu sagen, mein Mann hat im Jahre 1996 ein sehr luxuriöses Haus von seiner Mutter geerbt, das wir auch 14 Jahre lang bewohnt haben zusammen. Und in diesen 2 Jahren, in denen es also alles auf der Kippe stand, jetzt finanziell, hat er versucht, das Haus zu verkaufen, was ihm dann Ende 2009 geglückt ist. Da gab es dann wieder Geld. Da gab es richtig Kohle. Ja. Das war ein sehr luxuriöses Haus, wie ich sagte. Und hast du davon was abbekommen von dem Geld? Null. Null? Null. Ich muss demnächst Hartz IV beantragen, weil er sich also mit meinem Lebensunterhalt sehr schwer tut, sage ich jetzt mal vornehm ausgedrückt. Von was lebst du denn? Ich bekomme von meinem Mann eine geringe Summe und davon kann ich gerade noch existieren, aber ich kann die Wohnung, die er mir damals zugeschanzt hat, kann ich nicht halten, die ist zu teuer. Mhm. Mit Nebenkosten und allem. Aber das möchte dieser Mann nicht so gerne wahrhaben. Und ja, wir reden jetzt nur von den finanziellen Dingen, aber im Grunde ist es auch das Menschliche, dass mein Sohn sich so von mir abgesetzt hat. Mhm. Denn ich fand, es gibt keine Möglichkeit, mit dem Sohn so sehr klar und sachlich zu reden darüber. Das geht gar nicht mehr. Man rät mir, also meine Mutter beispielsweise, die lebt noch und ich habe auch einige gute Freundinnen, die sagen alle, lass ihn kommen von selber. Hm. Und daran halte ich mich zurzeit, aber ich leide wie ein Hund. Hm. Also er kommt nicht von alleine im Moment. Er kommt nicht alleine. Ja. Obwohl die letzten Gespräche waren so, dass er zu dir gesagt hat, du brauchst psychiatrische Hilfe und lass mich in Ruhe, oder was? Ja, das kann man so sagen. Ich habe ihn, nachdem diese Kreuzfahrt, ich wusste ja, wann die zu Ende ist, als sie beendet war, habe ich meinen Sohn angerufen. Das war das letzte Gespräch. Und dann habe ich gesagt, und wo wart ihr denn nun genau auf Mallorca? Und da hat er mich wieder angelogen und hat einen Ort genannt, der ihm gerade einfiel. Von wem hattest du das erfahren mit der Kreuzfahrt? Von einem gemeinsamen Freund. Mhm. Ich habe einfach einen etwas perfiden Trick angewandt. Ich habe zu diesem Freund, den habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr angerufen und habe gesagt, ja, mein Mann befindet sich ja mit meinem Sohn auf Kreuzfahrt. Und er sagte, ja, ich weiß. Und dann habe ich... Hast du einfach so auf gut Dünken Kreuzfahrt gesagt? Ja, und zwar, weil mir das mit Mallorca einfach nicht plausibel genug war. Na gut, das ist jetzt auch egal, sage ich mal. Ja, gut. Also wichtig ist... Er scheut vor der Wahrheit zurück. Und dann habe ich in diesem letzten Telefonat, das ist richtig fürchterlich, das Weinen, das muss man mir auch bitte zugestehen, da habe ich ihm gesagt, warum lügst du mich an? Warum sagst du mir nicht, dass du mit deinem Vater auf dem und dem Schiff, auf dem und dem Meer gewesen bist? Und was sagt er? Da hat er gesagt, ich soll mir psychiatrische Hilfe suchen, weil ich so geweint habe in dem Moment, weil ich diese Lüge einfach nicht verarbeiten konnte. Ja, die Frage ist ja wirklich, warum lügt er? Das ist mir eigentlich recht erklärlich. Und zwar wollen weder sein Vater noch er, dass ich sehe, in welchem Luxus die beiden leben. Ich hänge hier... Eigentlich müsste er als guter Sohn ja sagen, Papa, du hast jetzt doch noch wieder Kohle gekriegt durch den Verkauf des Hauses. Richtig. Gib der Mutter mal was ab. Ja, das bringt er wohl nicht. Oder er hat es vielleicht schon mal gesagt und der Vater ist einer anderen Meinung. Es lebt sich ja auch sehr angenehm mit einem weichen Polster. Ja, das heißt, er profitiert ja von dem Geld. Natürlich, natürlich. Es gab eine finanzielle Schieflage damals von Bayern und durch dieses Haus ist wieder richtig gut was in den Topf gekommen. Und das hat Vater jetzt eingestrichen. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Sohn vorher? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Also umso schmerzlicher für dich. Das ist richtig. Wir hatten da in diesem Haus, das war am Waldesrand, und da sind wir jeden Tag, sofern es dann die Jahreszeit zuließ, das Kilometer durch den Wald gegangen und haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Selbst seit ich hier alleine wohne in der kleinen Wohnung, sind wir auch noch am Wochenende immer gelaufen. Und solche Spazierwege, wie man weiß, bringen einen ja auch immer sehr nah zusammen, weil man einfach ins Reden kommt. Was glaubst du, was das Haus gebracht hat? Ich glaube nicht, ich weiß. Du weißt es genau. Soll ich es sagen? Ja, gerne. 329.000. 329.000. Das ist richtig Geld. Batzen Geld, ja. Richtig. Ja, und außerdem ist mein noch Ehemann mittlerweile Rentner, sodass also auch die Rente noch dazu kommt. Und also ihm geht's gut finanziell. Ihm geht es im Moment richtig gut. Viele Leute sagen zu mir, wart mal ab, irgendwann hat er das Geld auch verjubelt. Es mag natürlich sein, aber wie gesagt, mir tut es mit meinem Sohn so weh, weil einfach, ich denke mal, diese Situation, hier Geld, dort kein Geld, ergo schlage ich mich auf die Seite des Geldes. Da hat man ja richtig was von. Finde ich ganz traurig, muss ich sagen. Ist es auch. Nur ist deine Situation insofern jetzt sehr schwierig, weil du hast ja keine Handlungsmöglichkeit. Du kannst ja nicht einfordern, dass er sich auf deine Seite schlägt. Du kannst keine Gefühle einfordern. Nein. Das heißt, der Rat deiner Freundin oder von deiner Mutter, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, sehr klug, dich erstmal zurückzuhalten. Ja. Obwohl, es gibt Tage, da kann ich es ertragen, und dann gibt es wieder Tage, da habe ich das Gefühl. Weil ich glaube, wenn du jetzt noch immer wieder an ihn rangehst, fordernd oder vielleicht sogar ein bisschen klammernd, dass du noch mehr kaputt machst, als ohnehin schon kaputt ist. Ja, ich halte mich ja auch zurück. Seit dem 3. Januar haben wir keinen Kontakt mehr. Vielleicht meldet sich irgendwann das Gewissen bei ihm doch, vor allen Dingen, wenn ihr so einen guten Draht vorher hattet, dass er sich meldet. Ich glaube, du kannst nur gewinnen und siegen, wenn du still bist. Ja. Wie der Kontakt zu dem Mann, der existiert überhaupt nicht mehr. Gar nicht. Er will also absolut nichts mit mir zu tun haben, weil natürlich auch gewisse Vorwürfe im Raum stehen und Fragen da sind, und die möchte er gerne unterm Teppich wissen, so wie er in seiner Ehe oder unserer Ehe schon vieles immer unterm Teppich gekehrt hat. Wie ist das denn eigentlich so rechtlich? Steht dir denn nicht eigentlich von diesem Haus auch doch noch was zu? Nein. Ich habe einen Rechtsanwalt, und ich wusste das auch schon vorher. Ich habe damals, als meine Schwiegermutter gestorben war und er zum Notar ging, um das Haus ins Grundbuch eintragen zu lassen auf seinen Namen, da war ja bei uns die Welt quasi noch in Ordnung, da hätte ich sagen müssen, du pass mal auf, ich möchte aber bitte mitkommen, ich möchte auch mit ins Grundbuch. Ich verstehe, dann wäre die Situation anders gewesen. Dann wäre sie anders, dann hätte ich einen rechtlichen Anspruch, aber den habe ich nur, da das sein Erbe ist, absolut nicht. So, Dagmar, also meine Meinung ist ganz eindeutig, du musst stillhalten im Moment. So schlimm und so traurig das auch ist, das glaube ich, da bin ich voll auf deiner Seite und versuche dir wirklich professionelle Hilfe zu suchen, dass du einfach mal einen guten Ansprechpartner hast, um dich zu stabilisieren, und lass die Finger von dem Sohn. Der soll zu dir kommen, und dann hast du gewonnen. Ja. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Von Herzen. Vielen tschüss. Dank. Alles Gute. Tschüss. Und jetzt geht's weiter mit, nicht mit Sarah Dingens. Nein. Mit unser Sarah hier, und die ist 29. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, Sarah. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's um einen Waschzwang. Ja, den du hast? Genau, den habe ich schon jetzt 5 Jahre. Es piepst so, hörst du das? Bitte? Es piepst so ein bisschen, hörst du das? Ja, genau, das ist von meinem Handy. Jetzt sag bloß nicht, dass gleich der Akku leer ist. Nein, der ist nicht leer. Und zwar habe ich seit 5 Jahren einen Waschzwang, und ich leide sehr darunter. Und mir ist vor ein paar Tagen, war ich in einer Arztpraxis, und da war auch ein anderer Arzt. Und er ist auch Psychologe, und ich weiß nicht, ob er es gemerkt hat oder so. Auf jeden Fall will der mit mir eine Hypnose machen. Ich habe ihm ein bisschen erzählt, dass ich darunter leide sehr, und er hat gesagt, er will mit mir eine Hypnose machen und mir helfen. Und deswegen hatte ich angerufen, um zu fragen, so mit der Hypnose, ob es was bringen würde oder nicht. Mich macht das so ein bisschen Jack mit dem Piepsen. Kann man das nicht ausschalten? Ja, kann ich machen. Sarah, bitte sag mir doch mal noch ein bisschen was zu deinem Waschzwang. Wie äußert der sich? Wie zeigt er sich? Also ich kann auf keinen Fall in Geschäften reingehen, wo es gebraten wird. Zum Beispiel in Pommesbuden oder so, weil ich mich sehr, sehr viel vor Öl ekle und vor gebratenen Sachen. Also den Geruch auch schon? Genau. Mhm. Was passiert, wenn du dann in einen solchen, in eine Imbissbude gehst? Und ich kann nicht da reingehen, das ist das Problem. Ich kann gar nicht da reingehen. Okay, dann könnte man ja sagen, das Problem ist nicht groß, ich gehe nicht mehr in Imbissbuden und habe keine Probleme mehr. Aber das scheint bei dir aber noch doch noch weitreichender zu sein, oder? Genau, das sind, wenn Menschen zum Beispiel was in der Hand haben, was Fettiges oder so, kann ich auch nicht neben denen stehen. Oder zum Beispiel, ich fasse keine Türen an ohne Taschentuch. Mhm. Im Bus vermeide ich das Sitzen oder in der Bahn, wenn ich mal mit der Bahn fahre. Ja. Ich versuche nichts zu halten, versuche auch nicht neben Menschen zu stehen, damit sie nicht mit mir in Kontakt kommen. Wenn du aber dann doch irgendwo dich mal anfassen oder festhalten musstest im Bus und kommst dann nach Hause, was passiert dann? Ziehe ich die ganzen Sachen aus und wasche mich. Du ziehst deine dich ganz aus? Ja. Alle Sachen? Ja, die Jacke, alles. Auch die alles kommt in die Wäsche. Auch die Unterwäsche? Ja, ich gehe direkt duschen dann. Wenn du nur irgendwo im Bus dich irgendwo festgehalten hast? Kommt drauf an, wenn zum Beispiel, wenn da vielleicht jemand schon war oder so, dann vielleicht nicht. Aber wenn ich gesehen habe, da stand gerade jemand und ich habe mich vor ihnen geekelt oder so und ich bin jetzt da, dann ja. Oder wenn ich zum Beispiel Leute sehe, die hier in meiner Umgebung wohnen und die hatten mal was zu essen in der Hand und das war fettig, dann will ich gar nicht in der Nähe von denen sein. Weil ich Angst habe, dass die mich berühren und dass sie sich vielleicht nicht die Hände gewaschen haben oder nicht die Jacke gewaschen haben. Das heißt, du wäschst dich immer so extrem, wenn du irgendwie in Kontakt gekommen bist mit Leuten oder auch wenn du die Sorge hast, in Kontakt eventuell zu kommen. Ja. Also auch wenn du die Sorge hast. Genau. Wie oft wäschst du dich denn am Tag? Oh, sehr viel. Zum Beispiel, wenn ich normal ein Brötchen oder so esse mit irgendwas drauf, muss ich mir auch die Zähne direkt danach putzen, die Hände, die Arme bis oben hin, das Gesicht 3-4 Mal. Wenn du alleine zu Hause... Dann fühle ich mich nicht sauber. Lebst du alleine zu Hause? Na, also ich habe ein eigenes Apartment, aber ich bin sehr, sehr viel bei meinen Eltern. Und wie ist das bei deinen Eltern? Das sind ja nun auch noch andere, das sind ja andere Leute, andere Menschen. Ja. Ekelst du dich vor denen auch? Nein, bei denen passe ich immer auf, wenn die was essen, dass sie sich die Hände waschen. Mhm. Bist du berufstätig? Ich war berufstätig, jetzt kann ich das nicht mehr. Was hast du früher gemacht? Ich bin Erzieherin und habe in einem Behindertenheim gearbeitet. Ah, da bist du ja nun sehr viel mit Menschen direkt in Kontakt gekommen. Auch körperlichen Kontakt hattest du da. Ja, ich liebe auch eigentlich den Beruf und alles, aber... Jetzt sagst du, dass du seit 5 Jahren darunter leidest. Ja. Kam das plötzlich? Ich war verheiratet und ein Jahr später hat es angefangen. In meiner Ehe. Hast du eine Erklärung? Also ich bin ja auch in psychologische Behandlung und war auch 3 Monate im Krankenhaus und alles. Ja. Die sagen zu mir, dass es mit meiner Ehe was zu tun hat. Ich will mir die Angst rauswaschen. War die Ehe schlimm? Ehe denn schlimm? Ja. Sehr schlimm. Bist du geschlagen worden in der Ehe? Also mit einem Messer auf mich los und an der Kehle gehalten. Oh. Ja. Wie viele Jahre warst du verheiratet? 4 Jahre. Ja, und ich habe auch nie jemanden davon erzählt, nie. Bis ich irgendwann mal von meinen Eltern das gesagt habe und die haben mich da rausgeholt. Von der schlechten Ehe. Mhm. Genau. Die haben gesagt, du wirst da nicht mehr zurück hingehen. Also dieser Mann hat dich geschlagen? Ja. Der hat dir das Messer an die Kehle gehalten? Ja. Der hat dich vergewaltigt? Nein, das nicht. Das nicht. Aber du hast immer in Angst gelebt? Genau. Hat er dich auch verletzt? Ja, sehr viel. Was hat er gemacht? Ach, wenn ich mich zum Beispiel mich mit dem gestritten habe oder seine Drogen mal in die Toilette reinschmeißen wollte, hat ja auch Drogen genommen. Der Drogen genommen. Mhm. Genau, und kam immer besoffen nach Hause. Da wollte ich manchmal seine Drogen in die Toilette schmeißen, dann hat er mich angespuckt. Mhm. Er hat mit dem Müll durch die Wohnung geschmissen, mit Eiern durch die Wohnung geschmissen, mit Dreck, mit alles. Und es gab Verletzungen? Ja. Welcher Art? Also nicht, dass man die Flecken sehen konnte, aber er hat mich schon gegen die Wand geschubst. Mhm. Gab es da überhaupt gute Zeiten in dieser Ehe? Von den 4 Jahren vielleicht nur 5 Mal. 5 Mal? Mhm. Also 5 kurze Zeiten, oder wie? Genau, ja. Im Prinzip waren es 5 Horrorjahre. Genau. Mhm. 4 Jahre war ich. Ja, und ich hab nie was gesagt, weil ich immer gesagt habe, das ist mein Mann, ich werde das schon mit ihm schaffen. Und ich habe immer gesagt, komm, du musst eine Therapie. Er hat sich ja auch selber verletzt, indem er zum Beispiel Gläser gegen seinen Kopf geschlagen hat. Mhm. Und ich den mitten in der Nacht ins Krankenhaus gebracht habe, weil er verbluten war. Eine schlimme, schlimme Zeit, glaube ich. Ja, und jetzt, dann war ich ja bei meinen Eltern damals. Mhm. Und meine Hände, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie das ist, wenn die Hände ganz rau sind vom Waschen, mhm, sind sie so fast wie eine Oma. Ja, ich kann es mir so vorstellen. Und, mhm. Genau, und dann hat meine Schwester gesagt, das geht nicht mehr so weiter, du musst dir Hilfe holen. Mhm. Mhm. Ja, und dann hat sie mich zum Arzt gebracht. Ich wollte es einfach eigentlich gar nicht. Und dann bin ich zum Arzt, ja, und die haben gesagt, ich muss sofort in eine Therapie. Ja. Und dann war ich auch in der Therapie, fast 3 Monate. Ja. Ja, und aber wirklich hat es mir nicht geholfen. Mhm. Ich nehme auch Medikamente und alles. Im Prinzip hast du so ein bisschen vielleicht Erkenntnis gewonnen, dass es mit der Ehe zusammenhängt, aber letztendlich wirklich geholfen im Alltag hat es dir nicht. Nein. So kann man sagen. Genau. Du sagst, dass die, nochmal eine Frage zu dem Waschen, du sagst, dass die Hände so schlimm sind. Der ganze Körper auch ganz rau und porös? Nee, meistens nur die Hände bis zum Ellenbogen. Mhm. Kannst du auf fremde Toiletten gehen? Ja, gehe ich fast gar nicht. Aber wenn ich gehe, dann fasse ich da nichts an, alles mit Taschentuch. Mhm. So, jetzt war deine Frage, du bist da bei einem Arzt gewesen und genau, der wiederum bietet dir eine Hypnosetherapie an. Genau, das war einfach ein normaler Arzt, da, mhm, bin ich hingegangen, weil ich was im Unterleib habe und er war ein Kollege von dem Arzt. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass der Psychologe ist, der Arzt ist auch kein Psychologe, da war ich nur so und er hatte mich angeguckt, ich weiß nicht, ob der das gefühlt hat, dass es mir nicht so gut geht. Mhm. Auf jeden Fall hat er mir gesagt, wie geht's dir? Und mhm, fing dann an, ja, ich finde dich ganz sympathisch, und aber du hast irgendwas. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe ein bisschen Probleme und so. Dann hat er zu mir gesagt, also er ist Psychologe, hat mir auch die Karte gegeben und alles, wo das ist. Und er hypnotisiert Menschen. Ja, aber er ist kein, ja, Arzt, er ist kein Arzt. Doch, er ist Arzt. Ist auch Arzt. Ja, ist auch Arzt und Psychologe. Genau. Arzt und Psychologe. Ja, genau, alles. Sarah, ich kann hier keine medizinische Beratung machen. Es gibt natürlich auch durchaus seriöse Verfahren in der Medizin und Psychologie, die mit Hypnosen arbeiten. Das ist nicht immer Hokuspokus. Aber das muss jemand sein, der wirklich Ahnung hat und der eine solide Ausbildung hat. Ob das in diesem Fall richtig ist oder falsch ist, kann ich dir auf keinen Fall sagen. Aber eher meine Psychologin im Hintergrund, die kann dir noch gezieltere, ja, Fachfragen stellen, denn, ja, du musst ja was unternehmen und mhm, auf jeden Fall muss was geschehen. Deshalb würde ich gerne, möchte ich dir gerne vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin darüber jetzt noch weiter berätst. Mhm. Ja? Okay. Ja, so, danke schön, Domian. Liebe Sarah, dann legst du auf und mhm, sie meldet sich gleich. Die ja, schönen Abend noch. Und Dankeschön. Danke. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, und jetzt geht's weiter mit Alex, und Alex ist 34. Guten Morgen, Alex. Guten Morgen, Domian. Eine Frau, ich dachte ein Mann. Nein, eine Frau. Alex, um was geht's? Ja, und zwar, ich würde gerne mal über Single-Plattformen reden. Das ist also ein leidiges Thema gerade. Ich bin seit längerem Single, mhm, und auf Anraten, ja, von verschiedenen Freundinnen und im Umfeld habe ich halt ein paar Paare, die sich tatsächlich auf solchen Plattformen kennengelernt haben, ja, wo es auch gut läuft. Und die haben dann irgendwann alle gesagt, ja, melde dich doch mal da an. Und naja, gut, habe ich dann gemacht. Mhm. Aber ich bin echt erschüttert, was da an Männern sich rumtreibt. Also es ist echt traurig. Ja, was ist erschütternd? Erzähl mal. Also teilweise habe ich wirklich das Gefühl, das sind halt wirklich eigentlich Männer, die in einer Beziehung sind und die da irgendwie, keine Ahnung, das zusätzliche Abenteuer suchen. Genau, genau. Mhm. Also da habe ich auch einen mehr oder weniger erwischt. Dann halt auch wirklich so Männer, die ja, die dann zum Beispiel sofort dir zig Fotos von sich schicken, wo dann auch naja, bestimmte Körperteile zu sehen sind, die man nicht unbedingt sehen will, wenn man denjenigen noch gar nicht kennt. Ja. Und die schicken gleich ihre Pimmel. Das ist ja unglaublich. Ich wollte es nicht so sagen. Ja, aber so ist es doch. Ich habe schon erregierte Penisbilder bekommen, jawohl. Und das finde ich total erschreckend. Und dann wollen sie halt auch Bilder von dir. Ja, möglichst auch nackig dann, ne? Ja, wahrscheinlich. Mhm, also ja. Ich verneine es grundsätzlich. Ich habe ein Bild im Profil, das ist, bin auch ich. Aber ja. Ich sehe jetzt nicht ein, dass ich irgendwelchen wildfremden Männern Bilder von ja, mir schicke. Ja, ja. Also ja, ja. Das ist ja irgendwo... Hast du denn... Halt auch, wie, ja. lange, wie lange treibst du dich jetzt schon rum? Ungefähr? So, ja, so relativ aktiv. So vor 8 Monaten, glaube ich, habe ich mich angemeldet. Ach so, aber immerhin schon. Aha. Das ist aber immer mal wieder dann, dass ich gar keine Zeit und keinen Bock dazu habe. Dann ja. gehe ich mal wieder rein. Und, aber in diesen 8 Monaten noch keinen einzigen Goldfisch an der Angel gehabt? Nee. Alles nur so komische, hässliche Barsche. Ja, es ist sonderbar. Man hört ja immer wieder Geschichten, wo Leute sich in der Tat dort kennengelernt haben und ja. wo auch dann was Gutes raus geworden ist. Habe ich ja selbst im Umfeld. Das ist ja immer sogar, ich kenne so welche, die haben diesen Sommer geheiratet und die haben sich auf so einer Plattform kennengelernt. Du also, weißt, ich bin ich da gar nicht informiert. Gibt es da auch so qualitative Unterschiede von diesen Plattformen vielleicht? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Also es gibt natürlich diese, die man im Fernsehen sehen kann, wo man sich halt mit Bezahlung anmelden muss. Ja. Da bin ich jetzt noch ein bisschen, dass ich eigentlich denke, oh Gott, das hast du gar nicht nötig, da jetzt auch noch ja, ja, genau, zu zahlen. Genau. Und ich natürlich auf diesem kostenlosen treibe mich natürlich deshalb dann, umso mehr Täuscher rum wahrscheinlich. Ja, aber dann wechsel doch ganz einfach mal die Plattform. Ja, habe ich auch schon überlegt. Oder ich gebe es einfach ganz auf. Also es ist einfach, aber ich finde es einfach so traurig irgendwie, dass da Menschen so nötig haben, so ein Trugbild von sich aufzubauen. Ja. Aber das ganze Internet ist voll von solchen Sachen. Schlimm, also finde ich grausig. Ja. Ich bin da immer wieder erschüttert. Ich bin halt auch irgendwie eigentlich grundehrlich und dann finde ich es immer ganz grausig, wenn man dann das Gefühl hat, ey, ich werde dir total angelogen gerade. Aber ich merke, du bist noch bei aller Frustration noch ganz guter Dinge. Ach, total. Also, Gott, es ist ja noch nicht so schlimm. Also, wie lange bist du denn schon Single? Ja, so 1,5 Jahre. Naja, das geht ja noch. Ja, nein, um Gottes Willen. Und du bist sicher kein Kind von Traurigkeit, du gehst auch raus auf die Rolle. Ja, aber das ist eigentlich so auch das, also ich arbeite halt super viel und ja. da habe ich halt am Wochenende einfach auch oft nicht mehr so die Lust. Verstehe. Irgendwie bin ich auch aus dem Alter raus. Also ich, natürlich ja. gehe ich mit Freundinnen weg, aber ich habe nicht mehr das Gefühl, ich muss samstags in der Disse stehen und mich da von so einem Typen an der Bar anquatschen lassen. Irgendwie sind die Zeiten auch vorbei. Wobei, du bist ja erst 34, da kann man ja, das noch machen. Aber irgendwie, also in den Diskotheken, wo ich dann jetzt war, da war der Altersdurchschnitt auch, da musst du noch fragen, Fahrrad oder Mofa, weil die Autos haben die da alle noch nicht. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich gehe ich auch in die falschen Läden. Ich bin auch noch nicht so lange hier. Also ich wohne im Raum Köln und ja, ja, vielleicht habe ich einfach die falschen Läden erwischt. Wenn du im Raum Köln wohnst, ja, dann musst du jetzt mal schön im Karneval ausgehen. Ja, das habe ich letztens. Da brauchst du keine Single-Plattform mehr. Da bist du, da wirst du wunderbar bedient sein. Ja, ja, letztes Jahr war ich sogar und da habe ich auch ein bisschen gebützt, aber es war dann auch alles. Da bin ich auch nicht weitergekommen. Werf dich jetzt nochmal in den Karnevalstrubel. Ich glaube, genau, da wird schon was rumkommen bei. Ja, ich hoffe. Lieber Alex, also, wie auch immer wünsche ich dir viel Glück, dass du den richtigen findest bald und nicht nur schäbige Fotos bekommst. Ich hoffe auch. Alles Gute, tschüss. Ja, dir auch, ciao. So, Freunde, das war's für heute. In der Technik Henrik Hage und Julia Jochum. Und morgen heißt unser Thema Jung und Reich. Ich möchte gerne mit jungen Leuten reden, die reich sind. Entweder wirklich reich, junge Millionäre, durch Erbschaft oder durch auch schon durch beruflichen Erfolg. Oder Leute, die eigentlich nicht so reich sind, wenig Geld haben, aber plötzlich einen Gewinn oder eine Erbschaft bekommen haben von vielleicht 20.000, 30.000 und darüber auch sehr glücklich sind und sagen, jetzt fühle ich mich schon reich. Jung meinen wir so zwischen 15 und 35. Also jung und reich, morgen unser Thema. Ab 0 Uhr könnt ihr euch melden, während der Sendung gerne auch, oder mailen domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht fürs Morgen. Tschüss.